Hallo. Hallo. Hallo? Ja? Hallo? Ja, hallo? Mit wem spreche ich? Mit Arnold. Was? Wer ist denn da? Ja, wer ist denn hier? Ja, hier ist die Schwangere, ne? Ja, genau. Ja, was willst du denn jetzt schon wieder? Ja, pass auf, ich kann dir jetzt was erklären, ja? Also, der Typ, ja, von dem ich weiter bin, ja, der wird jetzt weggefahren im Auto. Wo ist er denn hin? Ja, weiß ich doch nicht. Nee? Ja, nein, ja. Der hat gesagt, der will mich umbringen. Ja, und was willst du denn? Nicht, der hat so, ja, ich weiß nicht, was ich mache. Ey, wenn, dann heul bitte richtig. Was? Wenn, dann heul bitte richtig. Wir sind hier live, wir haben keine Zeit für Verarschung. Ja, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, ey, du weißt es doch nicht. Nee? Ja. Nein, ja. Der hat gesagt, der will mich umbringen. Ja, und was willst du denn? Nicht, der hat so, ja, ich weiß nicht, was ich mache. Ey, wenn, dann heul bitte richtig. Was? Wenn, dann heul bitte richtig. Wir sind hier live, wir haben keine Zeit für Verarschung. Ja, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, entschuldige bitte, heulst du? Ja, es tut mir aber jetzt leid. Warte. Ja, können wir. Aber du lügst ja. Was? Du lügst ja. Ich lüge, warum denkst du das? Weil wir sowas wissen. Ach, scheiße. Ihr wisst sowas? Ja, Mann, wir haben ein Gefühl für sowas, wir merken das. Genau, richtig. Nein, meinst du das jetzt echt ernst? Was denn? Das mit der Schwangerschaft und so? Ja, das stimmt schon. Nein, sei mal ganz ehrlich jetzt. Was? Ob ich schwanger bin? Ja. Ja. Ein schwanges Mädchen hat doch was Besseres zu tun, als die ganze Zeit im Netz anzurufen. Die wird doch mit Leuten über sowas reden, die ihr wirklich mal besser helfen können, anstatt... Ach, was, ey? Anstatt Leute, die im Internet sind, um andere Leute zu verarschen. Meinst du jetzt dich selber? Nee, ich verarsche. So, jetzt sind wir wieder on air. Leute, ich hab grad voll die Probleme, Alter. Du hast Probleme? Ja, du hast doch Probleme. Ja, was habt ihr denn für Probleme? Wir? Ja. Wie nix. Warum sollen wir denn Probleme haben? Du rufst uns doch an. Kein Fett mehr da. Okay. Keiner kommt und hat kein Fett mehr. Tschüss. Hallo.